Erster David dachte bei sich, eines Tages wird Saul mich töten. Es ist besser, wenn ich in das Land der Philister fliehe, denn dann wird Saul aufhören, mich in Israel zu suchen, und ich werde vor ihm sicher sein. Zweiter deshalb brach David auf und ging mit seinen 600 Männern zu Achish, dem Sohn Maochs und König von Gad. Dritter David und seine Männer blieben mit ihren Familien bei Achish in Gad. David war mit seinen beiden Frauen Ahinom aus Jezreel und Abigail, der Frau Nabals aus Karmel, dort. Vierter, als Saul hörte, dass David nach Gad geflohen war, gab er die Suche nach ihm auf. Fünfter, David bat Achish, wenn ich deine Gunst habe, gib mir bitte einen Ort in einer der Landstädte, wo ich wohnen kann. Warum sollte dein Diener bei dir in der Königsstadt bleiben? Sechster, an diesem Tag gab Achish ihm Ziklag. Deshalb gehört Ziklag bis heute den Königen von Juda. Siebter, die Zeit, die David im Gebiet der Philister verbrachte, betrug ein Jahr und 4 Monate. Achter, David und seine Männer zogen los und überfielen die Gesuriter, die Girziter und die Amalekiter, denn diese Völker lebten in dem Land, das sich von Telam bis nach Schur und Ägypten erstreckte. Neunter, wenn David ein solches Gebiet überfiel, ließ er weder Männer noch Frauen am Leben. Er nahm Schafe, Rinder, Esel, Kamele und Kleidung mit und kehrte dann zu Achish zurück. Zehnter, wenn Achish dann fragte, wo habt ihr heute überfallen, antwortete David, im Süden Judas oder im Süden der Jerachmeliter oder im Süden der Keneter. Elfter, David ließ weder Männer noch Frauen am Leben und brachte sie nicht nach Gad, weil er dachte, sie könnten sonst gegen uns aussagen und berichten, wie David gehandelt hat. So machte er es die ganze Zeit, die er im Land der Philister war. Zwölfter, Achish vertraute David, weil er dachte, er hat sich bei seinen eigenen Leuten in Israel unbeliebt gemacht und wird deshalb für immer in meinem Dienst bleiben.